Das Thema heute im Tal der schrägen Rhythmen. Der Sound ist Breakbeat. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. We'll be right back. Sich scheinbar überholende Rhythmen, die unkontrolliert zusammenbrechen und unverhofft wieder neu anfangen und alles andere als normal spielbar sind. Das ist der Sound des Breakbeat, eine Musik, die am Computer entsteht und erst mit den technischen Möglichkeiten der letzten Jahre so richtig gewachsen ist. Einer, der wirklich hier sein Handwerk versteht, ist der gerade gehörte Alan Jenkins alias Squarepusher. Den haben wir, wie gesagt, gerade mit Beep Street gehört. Inwieweit Breakbeat und Drum and Bass zusammengehören, demonstriert der folgende Track. 2PR von Clint Mansell. 1250, press return. Thank you. Einer der Meister der schrägen Rhythmen, Ronnie Size, hier zusammen mit DJ Die unter dem Namen Breakbeat Era. Der Name ist Programm, schräge Beats, atmosphärische Soundtracks, schmatzende Bässe. Dass das Ganze auch wesentlich langsamer funktioniert, beweist der Japaner DJ Crush. Er kommt eigentlich vom Hip-Hop und präsentiert gerade auf seinen Alben schräge Rhythmen, die für Computermusik, in der schnell alles in mathematisch genauen Rhythmusintervallen abläuft, so etwas wie die Antithese darstellt. Einer der Schlagwörter zurzeit im Drum and Bass ist Breakbeat Science, die Wissenschaft der schrägen Beats und Rhythmen. Einige nennen sie auch Science-Fiction-Rhythmen. Hier ein Protagonist dieser Richtung vom Sampler Drum and Bass 2K Volume 4, Axel mit Out of My Mind. Of yourself, look down upon yourself to your inside of yourself, look in front and back of yourself till the back in front of yourself is inside yourself, and then you see your own head and know yourself is yourself. Because when you find yourself, you're going to find that yourself is only yourself, and yourself that can only be yourself. So when you're in front and back of yourself, you're going to find that your mind is in the center of yourself, and God is nothing but yourself. And when you reach for yourself, you'll know that yourself is the only thing that can happen to yourself, so that nothing can put you down. Einer, der sowohl in den Charts als auch in den Breakbeat-Kreisen erfolgreich ist, ist der Engländer Norman Cook alias Fatboy Slim. Es gibt wohl nur einen, der mit eingängigen Rhythmen und alten Samples so gekonnt experimentiert wie Norman Cook und das Ganze zu einem Groove-Cocktail-Brand, der es wirklich in sich hat. Hören wir von seinem Album You've Come a Long Way, Baby, Build It Up, Tear It Down. We'll be right back. Der Kölner Klangkünstler Bernd Friedmann alias Nonplace Urban Field mit Plain Spotting. Er ist einer der vom Schlagzeugspielen zur Computermusik kam und in Deutschland mit die schrägsten Rhythmen programmiert. Scheinbar zufällig, organisch, abgehackt, aber trotzdem im Groove. Ein weiteres Stück im Laufe dieser Sendung. Der folgende Sampler nennt sich American Breakbeat. Hier werden schräge elektronische Projekte aus den USA und Kanada vorgestellt. Und auch hier experimentiert man am noch Möglichen im Grenzbereich des völlig asynchronen im Tal der schrägen Rhythmen. Hören wir Book mit Kalec 2. Down. Einer der großen Pioniere der experimentellen elektronischen Musik ist ganz klar der Engländer Richard D. James, der seine Musik unter dem Namen FX Twin veröffentlicht. Was da oft harmlos anfängt, steigert sich schnell in einen scheinbar rhythmischen Wirrwarr. Wie viele Leute hat FX Twin mit seiner Musik beeinflusst? Das geht bis ins Poplager. Hören wir ihn mit Flim. Das war nochmal der in dieser Stunde schon erwähnte Bernd Friedmann, diesmal unter dem Namen Bernd Friedmann in der New Dub Players und wie man hören konnte, einer, der sein Breakbeat-Handwerk versteht. Hören wir bis zu den Nachrichten noch vom Drum and Bass Sampler 2K Version 4, die Formation Smokescreen mit One Day. Gleich gibt's eine weitere Stunde Breakbeat im Soundcheck. One thing more.